WDR 3 Hörspiel. Am Sonntag ist es wieder soweit. Der berühmteste Filmpreis, der Oscar, wird in Los Angeles verliehen und wir möchten Sie ein bisschen einstimmen. Und darum lässt das WDR 3 Hörspiel in dieser Woche berühmte Hollywood-Stars erklingen, in Kriminalfällen ermitteln, lädt in das Leben eines Synchronsprechers ein und in die gastgebende Metropole Los Angeles. Damit herzlich willkommen heute zu Albtraum. So heißt ein 2006 für das deutsche Publikum aufgearbeitetes Stück mit Gregory Peck, der wie viele andere Hollywood-Schauspieler in den 1950er Jahren auch als Hörspielsprecher im Radio auftrat. Auf der Leinwand aber war Peck 5-mal für den Oscar nominiert. Bekommen hat er ihn 1963 für seine Rolle als Rechtsanwalt in Wer die Nachtigall stört. Für sie ist er nun zu hören in einer Gruselgeschichte, die mit einer harmlosen Fahrt ins Grüne beginnt. Albtraum, nach dem Originalhörspiel Nightmare von Sam Blass und Herb Meadow. Eine CBS-Produktion in der Reihe Suspense aus dem Jahre 1949. In der Hauptrolle Gregory Peck. Suspense. Tonight, Autolite and its 96,000 dealers present Mr. Gregory Peck in Nightmare, a suspense play produced and edited by William Spear. They say every nightmare has a prelude. Man sagt, jeder Albtraum hat ein Vorspiel. Something that happened or almost happened that your inmost mind seizes upon. Irgendetwas, das auf ihn hinweist. Etwas, das sich zunächst fast unbemerkt im Bewusstsein einnistet, um sich dann allmählich zu einem Riesenhorror zu entwickeln. And then when it's full-sized with dread, it springs out at us from evil blackness at night when you're defenseless in sleep. Das Vorspiel zu meinem Albtraum erlebte ich einen Tag vor dem Unabhängigkeitstag, am 3. Juli, um 6 Uhr abends. Seitdem Elsa krank ist, gehe ich zu Fuß vom Bahnhof nach Hause, anstatt mich von ihr mit dem Auto abholen zu lassen. Ein netter kleiner Spaziergang. An der Ecke Hartsdale Road spielen immer ein paar Kinder Baseball. Ein Schild ermahnt, Autofahrer langsam zu fahren, aber nicht jeder hält sich dran. Look out! Hey, you, what's the matter with you? Don't you know that I didn't see him, brother. They got no right to play him. Have you been drinking? Hast du getrunken? No, because if you had, I'd... Ich hätte gute Lust, dich aus dem Auto zu ziehen und der Polizei zu übergeben. Brother, calm down. Ist ja gut. Beruhigen Sie sich. Ist ja nichts passiert. I was still trembling when I got home. Als ich nach Hause kam, zitterte ich immer noch. Elsa konnte ich von dem Vorfall nichts erzählen. Sie hätte das nicht verkraftet. Stevie war ganz wild auf unseren Angelausflug am nächsten Tag. Und er erzählte, was er in der Schule über Thomas Jefferson und den 4. Juli gelernt hatte. Ich nahm eine Tablette und ging früh ins Bett. Am nächsten Tag waren wir drei unterwegs zum Angeln. Auf einer kleinen, kurvenreichen Bergstraße Richtung Fallstown. Eine idyllische Gegend. Das würde uns gut tun, nach Elsas Nerven zu sein. Nicht so schnell in den Kurven, Ben. Ich habe alles unter Kontrolle. Ben, the gas tank's almost empty. Der Tank ist fast leer. Why didn't you listen to me and fill up at the last station? There's always a reserve after the empty. Ein bisschen ist ja noch drin. Bet we run out of gas. Well, it seems to me, youngster, that when I tell you that... What's wrong? Why are we stopping? Oh, that's what I'd like to know. You know, Dad, you know. Yeah, I know. Out of gas. Kein Benzin mehr. Oh, Ben. Du lernst es wohl nie. Will you ever learn? Well, everybody runs das kann doch mal vorkommen. Okay, well, it's a nice day for me to take a hike. Ich gehe zu Fuß zurück und hol Benzin. But Ben, is it all right to be parked like this? Können wir denn den Wagen so stehen lassen? Well, why not? Where's the traffic? Warum nicht? Only adventurers like us know about this road. Es ist doch ganz einsam hier. Well, goodbye, folks. Oh, goodbye, Mr. Know-it-all. I'll go with you. Ich komme mit. Oh, you'll stay. Nein, du bleibst hier. Always leave one man behind to protect the women. Ein Mann muss immer bei den Frauen bleiben. Oh, can I take out my rod? Darf ich meine Angel ausprobieren? Sure. Klar. And you, lady, you wipe off that smile. Und du, Elsa, hör auf, mich auszulachen. But my feet, this is a first-class tragedy. Gut, dass Sie zurückgelaufen sind. Auf den nächsten 5 Meilen nichts als der Royal Coachman. Was meinen Sie damit? So heißt ein Forellenköder. Und es ist der Name einer Raststätte. Da hängen lauter Angler rum, sagt man. Steigen Sie da besser nicht ab. Lauter komische Typen aus der Großstadt. Gehen Sie lieber zur Pension meines Neffen. Sammy Crawford. Clean sheets, saubere Betten, gutes Essen. Hey, good undertaker too. Call yourself a mortician. Und er ist ein prima Bestatter. What do they need him for, the fish? Alive or dead, he put you to bed. Brauchen Sie noch was? Wie sieht's mit dem Öl aus? Just the gas, thanks. Are we all straight? Yeah. Oh, $1 deposit on the can. Auf dem Kanister ist $1 Pfand. Give it to my nephew Sammy and let him take the dollar off your bill. Lassen Sie sich den nachher von Sam zurückgeben. Oh, well, we may not bei dem kommen Sammy. Wir vielleicht gar nicht vorbei. Wir wollen campen. Got a place? No. That's bad. Gets dark mighty quick up this way. Hier wird es schnell dunkel. You sleep at Sammy's. Reservieren Sie lieber bei Sammy ein Zimmer. Make a reservation. Außerdem ist Hochsaison. Trout season. Well, maybe you're right. Vielleicht haben Sie recht. Gibt's hier ein Telefon? You have 15 cents. Oh, this is going to be expensive fishing. Wie lautet Sammys Nummer? Oh, what's nephew Sammy's number? It's right here on the wall. Die steht über dem Telefon an der Wand. Oh, say, hey, look at schauen that Sie mal, der Typ, der da den Berg runterkommt, mit 80 Sachen. Bound for the roadhouse, can't wait. Say, there are 2 dozen numbers over this phone. Pick the biggest one, the one in red. Oh, look at him go, would you? Come on, you crazy fool. Du verdammter Idiot. You're gonna save 5 minutes if you have to kill 5 people to do it. Nur 5 Minuten zu sparen, riskierst du es, 5 Leute über den Haufen zu fahren. Hey, you crazy fool. The pine trees were casting their last longest shadows across the road as I hiked back to the car. Als ich zum Auto zurückkam, wurde es schon dunkel. Too much fishing done on the 4th of July. Viel fischen würden wir heute nicht mehr. What a kid. Teasing his old man all the time. Then I came around that hairpin turn and there was the car a few yards away. Als ich die Kurve bog, stand da der Wagen. Aber wo war meine Familie? Elsa? Hey, Stevie! Wahrscheinlich schlief Stevie schon und Elsa wollte ihn nicht wecken. No family. Oh, Stevie was asleep and she didn't want to call out. That's right, the kid was tired. A lot of excitement for one day. I stepped on something. Stevie's trout rod. Stevie's Angel. Lying in the middle of the road. Er hatte sie einfach auf der Straße liegen gelassen. No sense of responsibility. A split bamboo rod with silk winding and a balance that was so perfect. Ich ging zum Auto. I stepped up to the car. Elsa sat in the back seat looking at me. Elsa saß auf dem Rücksitz und starrte mich an. And in her lap she held my boy. Stevie lag in ihrem Schoß. Dead. Tot. Elsa couldn't speak. She Elsa sagte nichts. Couldn't speak. Sie sagte nichts. She couldn't speak. I forced some brandy between her teeth and made her swallow. Ich flößte ihr ein bisschen Brandy ein. Hands were like ice. I wanted to rub them, but ihre Hände waren eiskalt. Sie hatten sich fest in den Jungen verkrallt. No! No! I see him. No! You want to make sure. I know. You want to make sure. Get away. Geh weg. Get away. Geh weg. How did it happen? His trout rod. Seine Angel. Always his trout rod. Immer seine Angel. He was standing at the edge there, Cap. Er stand am Straßenrand und warf seine Angel aus. He wasn't on the road. He wasn't. And then there was a noise. A car coming up fast. Dann kam plötzlich dieser Wagen angerast. And before we could move, er kam um die Kurve und fing an zu schleudern. Elsa, there was so much dust. So viel Staub. So much dust and pebbles everywhere. Und Kieselsteine. Such a thick cloud of dust. Und Stevie flog durch die Luft. And Stevie flying out of it. Elsa. Like a ball or a bird. Wie ein Ball Oder ein Vogel. Flying out of it. Nimm noch Brandy. Das wird dir gut tun. Take some more brandy. It'll do you good. No! Ich will nicht. Geh weg. Get away. Elsa, you've got to take some more brandy. Du musst noch einen Brandy nehmen. Elsa! That's how he looked. Genau so sah er aus. Standing in the road, er stand da mit der Flasche in der Hand. Who was standing in the road? The man who killed us. Der Mann, der uns getötet hat. He came back. Er ist zurückgekommen. He got out of his car and he came over to where I lay in the road with Steve. Er stieg aus seinem Wagen und kam zu uns rüber. He had a bottle. Er hatte eine Flasche in der Hand und nahm einen Schluck. He said he was sorry. Dann hat er mir auch etwas angeboten und gesagt, es täte ihm leid. And then he drove away. Und dann ist er weggefahren. Er sagte, es täte ihm leid. He said he would die. Es täte ihm leid. Die. Elsa, die, darling, Elsa, don't, Elsa. Poor little Stevie. Poor sweet little Stevie. Poor Stevie. And then it began to grow in me. Then the hate began to grow. In mir kam plötzlich Hass auf. Sie konnte sich zwar weder an seinen Wagen erinnern, noch mit seinem Gesicht beschreiben. Aber ich wusste, ich würde ihn finden. Er konnte noch nicht weit gekommen sein. Ich würde ihn finden. Und dann würde ich ihn umbringen. Ich fuhr in Richtung der nächsten Raststätte. The killer, the dirty, dirty killer. There was so much dust. So viel Staub. Dust and pebbles and Stevie flying out of it. Stevie flog durch die Luft wie ein Vogel. Like a bird. Yes. Like a bird. Yes, Elsa. He got out of his car and he offered me a drink. Er stieg aus und bot mir etwas zu trinken an. He stood there and he said, "You better take a drink." Now there's the Royal Coach. Da die Raststätte. And he said he was sorry. We'll stop here and use the phone. Von hier aus rufe ich Sam Crawford in Fallstown an. Bei ihm können wir übernachten. There's a Sam Crawford in Fallstown. He runs some tourist house and a funeral chapel. I'll call him from here. Yes. Außerdem ist er in dieser Gegend für Todesfälle zuständig. See all the lights. Warum sind all die Lichter an? Why are all the lights on? It's a roadhouse, Elsa. Das ist eine Raststätte. So many people going in. So viele Leute. Warum lachen sie alle? Why are they laughing? Well, they don't know how we feel, Elsa. They don't know about us. Sie wissen nicht, wie wir uns fühlen, Elsa. Is it all right to leave you here for a moment? I want to call. Kannst du einen Moment hier warten? There he is. Da ist er. Would you like me to? Das ist er. That's him. He killed us. Er hat uns getötet. That's him. Who? The one who hit Stevie? Where? There he is. Where? That one? Der Mann an der Tür? Kannst du sein Gesicht sehen? Er kam zu uns rüber und sagte, Sie müssen was trinken. Er war groß und fett und füllte den ganzen Türrahmen aus. Er fuhr sich mit seiner fleischigen Hand übers Gesicht. Er war betrunken. Er würde nie wieder trinken. Nicht, nachdem ich mit ihm abgerechnet hatte. He killed us. Yes, I know. Bleib hier im Auto. Don't get out of the car. Ich sah ihn reingehen und folgte ihm. I watched him go inside. He walked across the lobby and disappeared in the bar. I went in after him. Er saß an der Bar. He was sitting there, his elbows on the bar and his head between his hands. I sat where I could watch him and still not. Ich setzte mich in die Nähe und beobachtete ihn. Before the bartender hardly let go, he had it down. Er stürzte sein Glas in einem Zug herunter. Watery. Dann wanderten seine blutunterlaufenen Augen durch den Raum. Er sah mich. Er rief den Barkeeper zu sich. Dann kam der Barkeeper auf mich zu. Nothing. Danke, ich möchte. Really, I don't care for anything. Oh, it's on this gentleman. Have a drink, feller. It's on me. No, der geht auf mich. Can't drink alone, never could. Ich kann nicht alleine trinken. Have a drink. What'll it be? Can't insult a man. You gotta have a drink. Na los, nehmen Sie einen Drink. Better take a drink with him, fella. Well, soda, just plain soda, but I'll pay for it myself. Just plain soda. Please, here's the money. What do you think you're doing? Was soll das? You don't want your money. Ich habe genug Geld. Isn't that right? Your money's no good here. He kept breathing. Er blies mir seinen Atem ins Gesicht und redete auf mich ein. Ich dachte an Elsa in unserem Auto. Ihre Augen, als sie ihn entdeckt hatte. Der fette Kerl hier tat so, als sei nichts passiert. Nochmal dasselbe. Und Sie, trinken Sie was Richtiges. Hey, give him something in that soda. I don't want anything. He don't want anything. No, I... I'll have it again the same way. Coming up. He kept looking at me. Er starrte mich weiter an, ließ mir seine Fahne ins Gesicht. Eigentlich sah er ganz normal aus. Wie hatte er das nur tun können? Und dann einfach abhauen. Was war er von Beruf? Hatte er eine Familie? Hatte er selbst einen Sohn? Was he having all those drinks to try to forget? Well, I couldn't let him forget. How long was he gonna sit there? Wie lange wollte er da noch sitzen? A couple more drinks and he finally got up. Noch ein paar Drinks, dann stand er endlich auf. Threw a bill on the bar and started to go. Hey, your change. Never mind the change. He waved a pudgy hand. Big shot, big tipper. Very generous, nice guy. Ein netter Kerl. Even offered Elsa was zu trinken, nachdem er unseren Jungen getötet hatte. Followed him into the lobby. Ich folgte ihm in die Eingangshalle. 257. Good night, sir. All right. Er ging zum Aufzug. He started for the elevator. I hurried to the stairway. Ich rannte die Treppen hoch. I ran up to the second floor. Ich wartete oben im Treppenhaus und sah, wie die Aufzugtür aufging. I waited off the stairway landing and watched the elevator door open. Wait a minute, not so fast. I said wait a minute, don't shut that. Er versuchte die Frau im Aufzug anzumachen. There's someone else ringing. I want to ask you a question. I have to go, people ringing. Can I ask you a question? Please step away from the door. You're blocking. Answer my question. Get away from the door, then I'll tell you. Sure. Now answer me. When are you going to... Smart, Alec. Blöde Kuh. Think she's smart. He started down the hall, coming towards me. Er kam den Flur entlang, direkt auf mich zu. I stepped back into the stairway. Ich trat ins Treppenhaus zurück und wollte mir eine Zigarette anzünden. Took a cigarette out of my packet, started to light it. Er ging vorbei. He walked past und blieb stehen. Then he stopped. Oh. Hi. I didn't want to talk to him. Ich wollte nicht mit ihm sprechen. Es nur hinter mich bringen. I started toward him. We were alone. And then somebody was coming down the stairs. Plötzlich kamen Leute die Treppe runter. I don't like it. Even the service is lousy in the place. One elevator and you can die. How's about a light? Haben Sie Feuer? Bevor ich etwas sagen konnte, hatte er mit seiner fetten Hand nach meiner gegriffen und das brennende Streichholz an seine Zigarette gehalten. Ich wich zurück. Als er weiterging, zählte ich die Türen mit. I counted the doors as he passed on down the hall. 1, 2, 3. The fifth door down. Die fünfte Tür. That was his room. Das war sein Zimmer. I walked slowly down. Ich ging langsam hin. I stood in front of his door. Dann stand ich vor seiner Tür. So now it would happen. Jetzt würde es passieren. Who is it? Who is it? Who is it? Oh, what do you want? What do you want? Was wollen Sie? I want to ask you something. Ich will Sie was fragen. May I? Oh, sure, klar. Sure, come in, come Kommen in. Sie rein. Er wankte zum Bett und setzte sich. Waddled over to the bed and sat down. Hey, you sit down. Setzen Sie sich. His watery, bloodshot eyes blinking at me. I didn't know how to begin or what Auf einmal wusste ich nicht mehr, was ich sagen sollte. Blind rage Der Hass was gone. War weg. Something happened to me. Irgendetwas war mit mir passiert. Suddenly I didn't know what I was doing there. Ich wusste plötzlich nicht mehr, was ich hier machte. What do you want? I walked over to the window, fumbling for ich ging zum Fenster, foolish excuse. Suchte nach einer dummen Ausrede. I couldn't kill anybody. Ich konnte ihn nicht umbringen. I couldn't do it. Ask you, what do you want? Ich sah aus dem Fenster. Im Schein des Neonschriftzuges auf dem Dach sah alles so trustlos aus. Da unten, my car in the driveway. Mein Wagen und Elsa. Elsa sitting there. Her face, the thin outline of her face, so gray, her mouth pressed tight in a straight, hard line. What do you want from me? Sie hatte meinen Sohn an sich gepresst. She was holding my son. Holding him tight. Ganz fest. Pressed close to her, holding him. My son. Meinen Sohn. What do you want? Why did you kill my son? Warum haben Sie meinen Sohn umgebracht? Du besoffener Idiot. Er hatte Angst. Er griff nach dem Telefon, aber ich war schneller. Warum hast du ihn getötet? You killed him! You killed him! You kill him! You kill him! You kill him! Operator. You kill him. Operator. Operator. Operator. It was done. Ich hatte es getan. All done and over with. Es war aus und vorbei. And now I felt better. Jetzt würde ich den Schmerz am Grab meines Sohnes besser ertragen. It'd be a little less pain when they buried my son. Elsa, you all right? Alles in Ordnung. He's dead. I made sure of that. Now let's get out of here. Lass uns von hier verschwinden. Twisted black top road unwound steadily under the headlights, but something had changed. Die Straße kam mir plötzlich vor wie ein Dschungel, in dem alles alt und urwüchsig war. Cloudy, misty jungle where everyone was old and haggard. Es gab keine Kinder mehr. And there were no children. Und dann brachten wir unseren Jungen nach Fallstown. We brought our boy into Fallstown. If you don't mind a suggestion, Mr. Kane. You look pretty done in. Ich will ja nicht sagen, aber Sie sehen ziemlich geschafft aus. Vor allem Ihre Frau. Yes, I know. Gut, dass Sie nicht am Royal Coachman gehalten haben. Good thing you didn't stop at the Royal Coachman. Where? The Royal Coachman, that's a roadhouse. Eine Raststätte. Halfway between here and my uncle's gas station. Haben Sie die nicht gesehen? You didn't see it? No. Well, it's all lit up with neon, like a regular Christmas tree. Man hat mich eben von da angerufen. Noch ein Job für mich. Trooper's just phoned. There's a job. Es ist jemand erwürgt worden. Somebody choked somebody to death. Lots of excitement. Oh, well, wer war es denn? Who did it? Oh, they'll find him. Keine Ahnung. Sie werden ihn schon finden. She looks bad, your wife. Ihre Frau sieht mies aus. We ought to get her right to bed. Sie gehört ins Bett. Yes. Elsa? Now I have no son. Ich habe keinen Sohn mehr. Well, this is Sam Crawford, Elsa. He's going to take care of Steve. Das ist Sam Crawford. Er wird sich um Stevie kümmern. And we're gonna sleep in his house tonight. Und wir bleiben heute Nacht hier. I think we need some sleep, don't you? That's him. Das ist er. What do you mean? That's him. He did it. Er hat meinen Sohn umgebracht. He killed my son. Elsa. Ich bin Sam Crawford. He killed us. Er hat uns getötet. Elsa, sieh mich an. Look at me. Are you all right, Elsa? Alles in Ordnung mit dir? He came over. Er kam he rüber. Stood there with a bottle. Er stand da mit der Flasche. Er sagte, es täte ihm leid. He said he was sorry. Elsa. Elsa, this is Sammy Crawford. He wasn't there. Das ist Sammy Crawford. Er war hier, meilenweit weg. He was here, miles away. He killed her! I'll get Doc Sadler. What's the matter with Elsa? Er kann es nicht gewesen sein. I know he didn't do it. He couldn't have. I was talking to him on the telephone when it happened from the gas station. Ich habe mit ihm telefoniert, als es passierte. Von der Elsa, Tankstelle aus. We know who did do it. We know. And he's dead. He said he was sorry. Elsa. Schau auf die andere Straßenseite. Look across the street. Schau rüber. Elsa, do you hear me? Look across the street. Yes. You see that man walking toward the street light? Siehst du den Mann, der auf die Laterne zugeht? Can you see him? Siehst du ihn? Answer me. Yes. Well, just look at him, Elsa. That's all. Sieh ihn dir genau an. There. Now he's under the light. Jetzt steht er genau unter der Laterne. Well. Na? That's him. Das ist no. er. That's him. No. That's him. He did it. Elsa, he did it. Elsa, that's a minister. Das ist ein Priester. Es war kein Priester. You saw him. It wasn't Sam Crawford. Es war auch nicht Sam Crawford. Me on the telephone. That's him. No. That's him. No, Elsa. That's no. Him. No! No! No! No! Ben! No! Ben! No! Ben, darling! Ben! Huh? What? What? Oh. Oh. Hi, Dad! Hi! Hello, Stevie! Hi! Darling, what on earth? Liebling, was hast du nur geträumt? It was a nightmare. Ein Albtraum. Oh, Elsa, it was. It was. Did you dream you lost your job? Hast du geträumt, du hättest deinen Job verloren? Yes. Ja, genau. Yes, that was it. How did you know? Woher weißt du das? Because I know everything. Ich weiß eben alles. Come on now. Up, out of bed. We've got a big day. Los, jetzt raus aus dem Bett. 4th of July comes but once a year. Der 4. Juli ist nur einmal im Jahr. Garage doors open, Stevie? Wir werden richtig Gas geben. Stevie, wow. Stop that talk. Stevie, halt den Mund. Oh, tut mir leid. I'm sorry. War nicht so gemeint. Nur, you know, anstatt nach Fallstown zu fahren, würde ich lieber heute bei Litchfield angeln gehen, ja? We'll cut across just before Kingston and find our fishing over around Litchfield, huh? Irgendwie habe ich heute Lust auf Connecticut. I feel like Connecticut today. Okay, Dad. I gotta go to the front. What did you dream about, darling? Wovon hast du geträumt, Liebling? Es muss schlimm gewesen sein. It was so awful. Me? Well, since you have to know, wenn du es genau wissen willst, I had a horrible, jealous ich hatte einen furchtbaren Albtraum. I dreamt you didn't love me. Ich habe geträumt, du liebst mich nicht mehr. Oh, dear. Schlimmer geht es wirklich nicht. Oh, that was the wildest dream imaginable. Und was für eine Zeitverschwendung. Now, wasn't that a waste of time? Albtraum nach dem Originalhörspiel Nightmare von Sam Blass und Herb Meadow. Eine CBS-Produktion in der Reihe Suspense aus dem Jahre 1949. Mit Gregory Peck, Lorene Tuttle und Alan Reed. Sprecher der deutschen Zwischentexte Frank Arnold. Ton und Technik Martin Selig und Wenke Decker. Regieassistenz Arna Vogel. Deutsche Bearbeitung Christian Blees. Regie Regine Arem. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2006.